Aus Anlass des 8. Kongresses der koreanischen Kinderorganisation und ihres 71. Gründungstages gab es am 1. Juni eine Veranstaltung der Schüler zur Spende der Leichtflugzeuges Honyun für die Volksarmee. Daran nahmen die Funktionäre des betreffenden Bereiches, die Offiziere und Soldaten der Volksarmee und die Schüler teil. In seiner Rede unterstrich Chun Yongnam, erster Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, die Leichtflugzeuge Honyun zeugen von unerschütterlichem Credo und patriotischem Willen aller Schüler, die Führung von Marschall Kim Jong-un treu zu unterstützen und somit die koreanischen revolutionären Traditionen zuverlässig fortzusetzen und das sozialistische Vaterland fest zu verteidigen. Danach wurde die Urkunde über die Spende der Leichtflugzeuge Honyun einem Kommandeur der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee übergeben.